Soviel ich auch notgedrungen gelesen habe als ewige Nachtwächterin, nur um nicht einzuschlafen, wie viel lieber hätte ich gelebt. Aber dazu fehlte stets das Geld. Lesen ist Leben aus zweiter Hand. Nie fand ich in einem Buch diese vielleicht alles entscheidende Frage gestellt, warum Menschen und folglich ganze Epochen einer Idee nachlaufen. Woher sie überhaupt kommt, diese Idee, überhaupt, ist genau richtig, weil sie nämlich über dem Haupt der Menschen zusammenschlägt, sich ihrer bemächtigt. Denn wir Menschen haben gar nicht die Ideen, sondern werden gehabt von ihnen. Zum Beispiel heute. 60 Millionen Deutsche sitzen zwei Einfällen auf. Erstens, die Juden seien unser Unglück. Zweitens, wir verhungerten ohne Lebensraum im Osten. Ja, Ideen haben uns blind gemacht und blöd. Der erste Einfall muss dem Hitler eingefleischt sein. Vielleicht stimmt's, was die in Wien munkeln, dass er einen jüdischen Großvater hatte und den Kanzler Dollfuß deshalb ermorden ließ, weil der das belegen konnte. Und sein zweiter Wahn: wir brauchten Lebensraum, folglich mussten wir den Russen die Ukraine abfetzen. Der bringt nun die Rote Armee nach Berlin, worauf wir, wer weiß, vielleicht deportiert werden, ins Nichts oder als Arbeitssklaven nach Sibirien. Ebenso wie wir jetzt 3 Millionen nach Deutschland als Arbeitssklaven verschleppt haben. Wir Deutsche, dank tüchtiger Soldaten, seit Napoleon nie okkupiert, sind unfähig, uns vorzustellen, was wir als Besatzer anderen antun. Wie sagte hier der Krankenhauschauffeur, der den stattlichen Namen Richard Wagner trägt, als er vor 2 Jahren auf Urlaub kam und mir den neuen Ofen setzte? Wenn das mal verkehrt geht, Frau von Ardenne, was ich da bei Riga gesehen habe mit meinen eigenen Augen, wie es unsere da getrieben haben, als sie die Judenfamilie nur angeschossen haben in dem Steinbruch, den sie dann sprengten. Die meisten, schätze ich, sagte der Mann, seien lebendig begraben worden, wie dann die Felsen drauf gesprengt wurden. Jetzt, sagte mir mein Enkel, machen Sie das mit Gas. Wenn das mal verkehrt geht, Heimzahlung, Heimsuchung. Und wie schnell kam es dann neulich im Juli über die Hamburger? Wie es in der Bibel steht, Feuer, das vom Himmel regnet. Und was geht in Familien vor, die sich da ausziehen müssen, da nackt Schlange stehen am Steinbruch, bis sie erschossen oder angeschossen werden? Oder in denen, die im Keller merken, sie sind umringt von Feuer, sie werden lebendig verbrennen, wenn sie nicht das Glück haben zu ersticken. Ach, wie vielen Menschen wird doch angetan, dass sie zuletzt, wenn sie noch denken können, denken müssen, wären wir nie geboren. Gnade ist, bleibt der Mensch bis zuletzt davor bewahrt, sich fragen zu müssen, für was er wie ich so lange aufgehoben wurde oder warum er wie dieser Junge hier so rasch wieder weggenommen wird. Und was kann der Mensch selber dazu tun? Ekelhafte Altersdepression. Nein, ich habe mich um den Kaputtgeschossenen hier zu kümmern. Ich war immer privilegiert, weil ich stets arbeiten musste, finanziell gezwungen. Wer täte es sonst bis zum 90. Mit 90 gesund bleiben wollen, während der Soldat nicht 20 werden darf. Werde er einen Brief schreiben, sonst falle ich ins Bodenlose dieser Nacht. Ein Briefempfänger ist schließlich kein Mülleimer für seelische Notstände. Könnte ich anderes schreiben als nur Briefe? Das habe ich oft gedacht, so schrieb ich. Heute nicht mehr, versteht sich, nicht mehr mit 90. Aber als ich mit ungefähr 70 aufhörte, selber zu leben, da habe ich oft bedauert, nicht schreiben zu können. Keine Selbstbiografie. Wie schwer fiel's mir, den Enkeln, als sie einrückten, auch nur das Nötigste aus meinem Leben aufzuschreiben, das Nötigste. Was ist Enkeln schon noch nötig aus dem Leben der Großmutter? Der lustige Brief, in dem Freud irgendeinem sehr berühmten Autor, natürlich habe ich vergessen, wem, die Bitte abschlägt, sein Biograf werden zu dürfen. Jeder, der ehrlich ist, erschrickt Freud vor diesem Wunsch. Er wird da 70. Und ein großer Romancier will sein Leben schreiben. Interessiert ja auch viele, ich hätte das gern gelesen. Kommt aber gar nicht zustande, diese Biografie, weil Freud ebenso viel Angst davor hat, wie er ehrlich ist. Und noch viel mehr Angst müsste einem die Selbstbiografie machen, schreibt er sarkastisch in dem Brief, weil die biografische Wahrheit niemals zu haben sei. Sicher, sicher ist das so. Denn könnte man sich als Ausflucht noch einreden, der Biograf habe eben nicht nach allem gefragt. Sich selber kann man ja solche Unterschlagungen nicht durchgehen lassen, da man alles von sich weiß, wenn auch keineswegs alle Beweggründe. Dieser furchtbare Satz, weiß nicht von wem, das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis, das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz, endlich gibt mein Gedächtnis nach. Sollte etwa ich mir zweimal die Woche sagen, was ich mir sagen müsste, doch geahnt zu haben, mein Mann mache ernst? Nein, ich kann diese entsetzlichste aller Tatsachen in meinem Leben, ich kann sie nicht dauernd und immer neu brutal, wie sie ist, reinlassen in mein Gemüt. Das brächte mich um, dass ich doch gewusst haben muss, Hartwig als Kavalier, der dem Freund die Frau verführt, wird ihn nicht auch noch töten, obgleich es doch konnte. Ja, er konnte Ardenne töten, hat das aber nie erwogen, woher ich dessen so sicher bin. Aus seinem letzten Satz liegt da mit Bauchschuss, an dem er 3 Tage später stirbt, klagt aber keineswegs den sogenannten Sieger an, sondern entschuldigt sich bei ihm auch noch. Ach, warum konnte mein Mann nicht honorieren, dass Hartwig nur in die Luft schoss? Kann man auf einen zielen, ihn vorsätzlich erschießen, der sein Recht auf den ersten Schuss preisgegeben hat?